Seth Morleys Ertrag aus seinen Investitionen ist denkbar gering. Einige wenige Pennies. Machen Sie sich nur keine Illusionen, sagte Glenn Bells nur. Das Ding hat auf Ihre Frau geschossen, weil diese Irre es so wollte. Sie hat es abgerichtet. Das ist durchaus möglich, wissen Sie? Er saß an seinem Arbeitstisch und starrte mit finsterer Miene das winzige graue Gebäude in seiner Hand an. Wenn ich Mary nicht zur Seite gerissen hätte, wäre sie jetzt tot, murmelte Morley, der neben dem Tisch stand. Nach einer Pause sagte Morley, irgendetwas stimmt nicht. Mit euch allen hier. Bells nur hob den Kopf. In welcher Beziehung? Ich weiß nicht. Jeder hier lebt irgendwie in seiner eigenen kleinen Welt, ohne sich für die anderen zu interessieren. So als ob, Morley überlegte, als ob ihr einfach eure Ruhe haben wollt. Nein, wir wollen einfach nur von hier weg. Wenn wir auch sonst nichts gemeinsam haben, das wollen wir alle. Belsnor gab Morley das zerstörte Gebäude zurück. Behalten Sie's, als Andenken. Wortlos ließ Morley es zu Boden fallen. Sie gehen also morgen mit Susie auf einen Erkundungsspaziergang? Ja. Nun, vermutlich wird sie sich wieder auf Sie stürzen. Das ist meine geringste Sorge. Ich glaube, dass wir auf diesem Planeten einen Feind haben, der sich außerhalb der Siedlung aufhält und es irgendwie fertiggebracht hat, Tall Chief umzubringen. Was immer auch Bubbles Autopsiebericht behaupten mag. Sie sind neu hier. Tall Chief war auch neu. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Vielleicht ist er gestorben, weil er mit den Verhältnissen auf diesem Planeten nicht ausreichend vertraut war. Dann wären Sie ebenso in Gefahr. Wir anderen jedoch... Was wissen Sie eigentlich über die hiesige Ökologie? Fragte Morley. Es gibt da einen Organismus, den wir Tench nennen. Soweit wir feststellen konnten, sind davon 5 oder 6 Exemplare vorhanden. Sie sind vermutlich schon sehr alt. Was tun Sie? Stellen Sie irgendetwas her? Die ganz alten, schwachen Exemplare tun gar nichts. Sie sitzen bloß da, mitten in der Landschaft. Die, die noch etwas kräftiger sind, duplizieren. Duplizieren? Ja. Sie erzeugen dreidimensionale Abbilder von Gegenständen, die man ihnen vorlegt. Kleine Sachen wie eine Armbanduhr, eine Kaffeetasse oder einen Elektrorasierer. Und diese Duplikate funktionieren? Belsnor klopfte auf die Brusttasche seines Overalls. Der Kugelschreiber, den ich benutze, ist ein Duplikat. Allerdings, er zog den Stift heraus und zeigte ihn Morley. Sehen Sie den Zerfall? Die Plastikhülle des Kugelschreibers war rau wie Sandpapier und an einigen Stellen bereits völlig abgerieben. Sie zerfallen sehr schnell. Dieses Duplikat wird noch ein paar Tage halten. Dann muss ich mir ein neues besorgen. Aber wieso? Weil wir zu wenig Kugelschreiber haben. Und das mit solchen Duplikaten geschriebene, verblasst die Schrift nicht nach ein paar Tagen? Nein. Sind Sie sich da ganz sicher? Belsnor holte eine Reihe kleiner gefalteter Zettel aus seinem Portemonnaie und betrachtete sie eingehend. Dann reichte er einen davon an Morley weiter. Die Schrift war gestochen scharf und deutlich. In diesem Moment betrat Maggie Walsh den Versammlungsraum, sah die beiden Männer und kam zu ihnen hinüber. »Kann ich mich zu euch setzen?« »Natürlich. Holen Sie sich einen Stuhl«, erwiderte Belsnor. Susie Smarts Spielzeuggebäude hat versucht, Morleys Frau zu töten. Aber Morley hat es mit einem Glas Wasser außer Gefecht gesetzt. Ich habe sie ja gewarnt, dass diese Dinger gefährlich sind. Nicht halb so gefährlich wie Susie. Wie ich Morley gerade zu erklären versuche. Wir sollten für sie beten. Na bitte. Belsnor wandte sich Morley zu. Die anderen sind uns doch nicht so gleichgültig, wie sie behaupten. Maggie will Susie Smarts unsterbliche Seele retten. Beten wir lieber, sagte Morley, dass sie sich nicht ein neues Exemplar fängt und genauso abrichtet.